Erster lobt Gott, alle Diener von Gott. Ihr seid in der Nacht im Haus von Gott. Zweiter hebt eure Hände hoch. Lobt Gott in seinem Haus. Dritter Gott gibt euch Gutes vom Berg Zion. Er hat den Himmel und die Erde gemacht.